إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, zu unserer Unterrichtsreihe Die Heilung des schwachen Imans. Wir haben Alhamdulillah schon die Merkmale, die Symptome eines schwachen Imans beendet, und ebenso auch die Gründe eines schwachen Imans haben wir durchgenommen. Alhamdulillah. Und wir werden inshallah heute mit der Heilung des schwachen Imans inshallah ta'ala beginnen. Es gibt viele Wege, seinen Iman zu heilen und zu stärken, und inshallah werden wir hier einige aufzählen in zwei oder drei Unterrichten. Und alles, was danach kommt, wird auch zur Stärkung des Imans dienen, wie zum Beispiel die Eigenschaften des Sahaba werden wir inshallah durchnehmen, Minhaj al-Qasidin, ja, wie der Schüler mit seinem Lehrer umzugehen hat, der Lehrer mit seinem Schüler und so weiter, Adab al-Talib, das Benehmen von einem Schüler, das Benehmen von einem Schüler des Wissens, und einige Adab-Bücher, Sachen halt, die inshallah unseren Iman stärken und Stück für Stück unseren Charakter formen und verbessern. Zwischendurch werden wir auch inshallah auch andere Themen durchnehmen, ansprechen, Tipps, die auch mit dem Charakter zu tun haben, die auch mit dem Iman zu tun haben, aber auch etwas in die andere Richtung gehen, wie zum Beispiel, wie der Mann mit seiner Frau umgehen sollte oder die Frau mit seinem Mann umgehen sollte, wie die Kinder mit ihren Eltern sein sollten und die Eltern mit ihren Kindern und solche Sachen eben. Und wir können auch zwischendurch andere Themen machen, die ihr auswählt, die ihr hören möchtet, wie zum Beispiel Vorzeichen der Stunde oder Aqidah oder sonst irgendwelche andere Sachen. Dazu könnt ihr einfach auf Hasanat unter Forum gehen, auf Hasanat unter das Forum gehen und dort euch anmelden und schreiben unter Vorschläge, was ihr gern für Vorträge haben wolltet. Mit der Vorschläge rein, anmelden, schreiben, was würdet ihr gern hören, was wollt ihr gern, welche Themen wollt ihr bearbeiten, und ich versuche inshallah darauf einzugehen. Inshallah ta'ala. Liebe Geschwister, der Glaube in uns, er nutzt sich ab, wie eure Kleider sich abnutzen. Und genauso wie ihr dann eure Kleider erneuert, solltet ihr euren Iman erneuern. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Der Glaube nutzt sich im Herzen eines jeden von euch ab, genauso wie Kleider sich abnutzen. So bittet Allah, den Glauben in euren Herzen zu erneuern. Der Hadith ist in Mustadrak von Al-Hakim und Al-Silsila Al-Sahih von Sheikh Albani und anderen. Also lasst uns gemeinsam den Schatten der Sünden und der Unachtsamkeit von unserem Herzen entfernen und unseren Iman wieder aufpolieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Es gibt kein Herz, das nicht durch eine Wolke bedeckt wird, wie die Wolke, die den Mond bedeckt. Wenn er scheint, wenn der Mond scheint, dann wird er bedeckt durch eine Wolke, dass er nicht mehr scheint. Und so wird es plötzlich dunkel, wenn die Wolke über den Mond geht. Aber wenn sie verschwindet, so scheint der Mond erneut. Und der Hadith ist auch in Silsila As-Sahiha bei Sheikh Albani. Dasselbe gilt auch bei der Sonne. Ja, ihr kennt das, wenn es draußen, Alhamdulillah zur Zeit ist schönes Wetter, wenn die Sonne scheint und auf einmal kommt eine dunkle Wolke, Alaikum Salam wa Rahmatullah, und dann auf einmal kommt eine dunkle Wolke und dann wird alles trüb und dunkel und sogar ein bisschen kalt, obwohl es warm ist und die Sonne scheint, doch die Wolke hat den Strahl, die Sonne, den Nur, ja, den Glanz verdeckt. Und genauso ist es auch mit unserem Herzen. Es legt sich eine Wolke, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sagte, eine Wolke auf unser Herz. Und diese Wolke ist eine Wolke der Sünden, eine Wolke der Unachtsamkeit. Und wenn wir es schaffen, diese zu entfernen, mit Allah subhanahu wa ta'ala's Hilfe, dann scheint und glänzt unser Iman auch wieder. Und dieser Hadith zeigt uns auch, dass unser Iman manchmal trübt und schwächelt. Ja? Und wir deswegen wieder Klarheit und Glanz reinbringen müssen. Wir selbst müssen dafür sorgen, dass unser Iman wieder stark wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, liebe Geschwister. Wir selbst müssen dafür sorgen, dass unser Iman wieder stark wird. Ja? Um den schwachen Glauben zu behandeln, müssen wir verstehen, dass der Iman steigt und sinkt, zunimmt und abnimmt. Das ist unsere Aqidah. Das ist die Aqidah von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ja, wir glauben daran, dass der Iman sinkt und dass der Iman steigt. Durch Sünden sinkt er und durch gute Taten steigt er. Auch sagen wir, dass der Iman, der feste Glaube, der ist, der mit Worten ausgesprochen, in unseren Herzen geglaubt und in Taten umgesetzt wird. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, liebe Geschwister. Ja? Der Iman, ist eine Sache, die wir mit dem Wort, mit unserem Mund sagen, mit unserem Herz daran glauben und in Taten umwandeln. Also man sieht, wenn jemand Iman hat, sieht man es nicht nur auf seinen Lippen, sondern auch in seinen Taten. Und er weiß selbst und Allah subhanahu wa ta'ala weiß besser darüber Bescheid, was er in seinem Herzen hat. Also wenn jemand La ilaha illallah sagt, muss er daran in seinem Herzen glauben und er muss es, nachdem er es gesagt hat und er glaubt daran fest mit seinem Herzen, dann muss er diese Sache mit seinen Taten beweisen. So wie wenn du jemanden liebst, deine Liebe beweist. Ja? Und wir kennen das, ja? Und besonders die Frauen kennen das. Es reicht einfach nicht, wenn man sagt, ich liebe dich, sondern man muss die Liebe beweisen. Und genauso ist es auch beim Iman. Es reicht nicht, einfach nur zu sagen, ich bin gläubig. Man muss seinen Glauben beweisen und das in Worte, in Taten umwandeln. Der Glaube, liebe Geschwister, nimmt mit Gehorsam zu und mit Ungehorsam ab. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 48, Vers 4, damit sie in ihrem Glauben noch an Glauben zunehmen. Damit sie in ihrem Glauben noch an Glauben zunehmen. Und dies ist ein Beweis, dass der Iman sinkt und steigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem wahrscheinlich euch bekannten Hadith in Sahih al-Bukhari: Wer von euch ein Übel sieht, er soll es mit seiner Hand ändern. Und wenn er nicht kann, dann mit seiner Zunge. Und wenn er nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und dies ist wohl die schwächste Form vom Glauben. Ja. Dies zeigt, dass es unterschiedliche Glaubensstufen gibt, unterschiedliche Stärken, ja, mittel, stark, schwach. So ist dies auch ein Beweis, dass der Iman sinken und steigen kann. Und es gibt viele Beweise dafür und wir haben einige auch in vorigen Unterrichten durchgenommen, die zeigen, dass der Iman sinkt und steigt. Und du kannst natürlich auch selber einen Test machen, ob dein Iman, ob diese Sache stimmt, ob dein Iman überhaupt sinkt und steigt. Und zwar kannst du, und das kannst du in Deutschland sehr gut machen, du kannst in die Stadt rausgehen, wo alle Menschen sind, ja, nackte Frauen, nackte Männer, fittern überall. Dann läufst du nur also 10 Minuten durch die Stadt und danach gehst du in eine Moschee. Oder vergiss Moschee, du gehst an einen Friedhof, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, um diese Strafe zu gedenken, was es im Grab auf dich wartet. Um an die Strafe zu denken, was im Jenseits ist. Und dann vergleich mal die zwei Situationen. Wie schnell sich dein Herz verändert hat. Ja? Wie schnell dein Herz, entschuldigt, wie schnell dein Herz, ja, von einem schwachen Iman stark werden kann. Und genauso auch umgekehrt, wie es von einem starken Iman schwach werden kann. Ja, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt Jumma gebetet, heute kommt nach Jumma Gebet raus, geht ihr in die Stadt, euer Iman war gestiegen im Jumma und dann geht ihr in die Stadt und ihr seht überall diese Fittern und diese Versuchungen und auf einmal sinkt euer Iman. Das ist nur ein Beispiel. Einer unserer rechtschaffenen Vorfahren sagte, eines der Zeichen des korrekten Verständnisses ist, wenn ein Diener sich um seinen Iman kümmert und darauf achtet, wann sich dieser mehrt und wann er abnimmt und die Verführung des Satans erkennt, wenn diese zu ihm kommt. Nochmal, eines der Zeichen des korrekten Verständnisses ist, wenn ein Diener sich um seinen Iman kümmert und darauf achtet, wann sich dieser mehrt und wann der Iman steigt und wann er abnimmt. Und die Verführung des Satans erkennt, wenn diese zu ihm kommt. Und das ist ein Beweis für Glauben natürlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß in Musnad Imam Ahmed, jede Tat, und achtet darauf, liebe Geschwister, das ist eine Sache, die wir kennen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das schon damals gesagt. Und das ist auch ein Beweis von seiner Prophetenschaft. Jede Tat hat Energie und Kraft und dann folgt dieser bitte entschuldigt okay, nochmal. Jede Tat hat Energie und Kraft und dann folgt, also am Anfang von einer Sache hast du Energie und Kraft, dann folgt diese Energie und Kraft ein Erlahmen, ein Ermüden, ein Nachlassen, wie ihr das nennen wollt. Ja? Wessen Ermüdung, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, wessen Ermüdung mit meiner Sunna übereinstimmt, dem wird es wohlgehen. Und wessen Ermüdung, ja, oder Nachlassung oder Erlahmung anders ist als diese, der wird verloren gehen. Was bedeutet das nun? Ja? Was bedeutet das? Er sagt, am Anfang von einer Sache, und wir kennen das sehr gut, besonders die Leute, die neu zum Islam kommen oder die zurückkommen zum Islam. Ja, am Anfang sind wir alle energisch und voller Kraft. Oder wenn wir eine Sache anfangen, Unterrichte oder Koran lesen, am Anfang haben wir so viel Energie und Kraft. Doch nach einer Zeit, folgt nach dieser Energie und Kraft, fängt eine Ermüdung. Man ist müde, und man hat keine Lust mehr, man will einfach alles lassen. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wessen Ermüdung also mit meiner Sunna übereinstimmt, dem wird das wohl gehen. Was heißt das? Das heißt, und ich gebe euch dazu ein Beispiel, wenn jemand betet und er betet alle Gebete, ja, und er betet auch alle Sunna-Gebete und freiwillig, ja, und er fastet Montag und Donnerstags und er liest Koran, und dann kommt eine Phase, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Ermüdung, der Nachlassung, der Erlahmung. Er kann nicht mehr, wegen irgendeinem Grund. Es muss sogar nicht mal ein schlechter Grund sein, es muss keine Krankheit sein, sondern er kann einfach nicht mehr. Es gibt solche Situationen und es ist menschlich. Und er sagt, wenn er dann in meiner Sunna drin bleibt, sie nicht verlässt, dann ist er auf sicherem Boden. Was bedeutet das? Das bedeutet, diese Ermüdung bringt ihn dazu, dass er eventuell Montag und Donnerstag nicht mehr fastet. Kein Problem. Eventuell lässt er Duha-Gebet und Qiyamul Layl, hört er auf, kein Problem. Koran liest er anstatt 10 Seiten nur noch eine Seite, kein Problem. Die Sunna-Gebete kann er nicht mehr beten, ist zu viel gerade, kein Problem. Aber, und hier ist der Punkt, er hält sich an den Pflichtsachen fest. Und er hält sich an den Sachen fast, die er gemacht hat. Anstatt wie gesagt, 10 Seiten ist, die ist dann nur noch eine Seite. Anstatt mit 100 Gebeten bittet er noch Gebete. Und diese Sache, dass er an den Gebeten festhält, dass er an der Sunna, an diesen Grenzen, wo er noch drin ist, im Islam festhält, das bewahrt ihm und ihm wird es gut ergehen. Und nach einer Weile wird er wieder Energie und Kraft bekommen und er wird all das, was er vorher gemacht hat, noch machen und sogar besser und stärker machen. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wessen Ermüdung anders ist als diese, also nicht nach seiner Sunna, ja, wer die Sunna verlässt, der wird verloren gehen. Ja, der wird verloren gehen. Das heißt, Ein Mann, der betet nur die fünf Gebete und alles andere tut er eigentlich gar nicht. Oder wenn er überhaupt betet, betet er Jumma. Und dann kommt diese Ermüdung und dann hört er ganz auf zu beten. Und das ist hier gemeint mit, dann wird er verloren gehen. Das ist, er verlässt einfach alles. Er lässt einfach alles. Anstatt es nur vermindert, lässt er es. Und das ist eine Sache, was ich von Anfang an gesagt habe, was sehr wichtig ist. Wir müssen uns eine Latte setzen. Ja? Eine Grenze setzen. Und für uns muss normal sein, dass wir fünfmal täglich beten, Sunna-Gebete machen, Koran lesen. Also eine bestimmte Anzahl von guten Taten. Dass wenn uns ein Unglück trifft, wenn uns eine Schwierigkeit trifft, wenn uns diese Ermüdung, Alarmung trifft, dass wir heruntergrenzen können, also runterstufen können auf das Gebet und oder weniger. Nicht, dass wir gleich sofort alles verlassen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Also ich stelle euch vor, und der Standardwert ist zum Beispiel 5. Und da ist einfach nur die 5 täglichen Gebete. Und das, was halt Pflicht ist, Fasten im Ramadan, Zakat geben, einfach nur diese Pflichtsachen. Und man schwächelt halt hier und da. Jetzt trifft dich eine Sache, dann gehen wir unter den Standardwert, gehen auf 3, 2 und eventuell manche sogar unter 0 und dann verlassen sie den Islam. Möge Allah uns bewahren davon. Aber wir müssen unseren Standardwert anstatt dabei 5, ja, der Standardwert ist bei 5, ist nur ein Beispiel, sollten wir unseren Standardwert auf 10 setzen. Dass wenn uns diese Ermüdung trifft, diese Prüfung trifft, unser Standardwert so ruhig runter auf 5 kann, dass wir immer noch unsere Pflichttaten haben und den Islam nicht verlassen und auf der Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bleiben. So wird es uns inshallah ta'ala gut ergehen. Und der Iman, liebe Geschwister, ihr könnt euch vorstellen, er ist wie eine Parabel. Ja? Der geht hoch und runter, hoch und runter. Und das ist normal. Ja? Niemand schafft es, seinen Iman immer oben zu halten. Aber wir sollten immer versuchen, dass er immer ein bisschen steigt. Täglich ein bisschen was machen oder versuchen, uns eine tägliche Sache anzugewöhnen. Der Iman ist eine Sache zwischen dem Diener und seinem Herrn, liebe Geschwister. So sollte er sich selbst darum kümmern. Und nicht auf ein Wunder warten. Das heißt, er muss kämpfen, aus diesem schwachen Iman herauszukommen. Und Allah subhanahu, und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, dass er ihm hilft, wenn er aufrichtig ist. Ja? Viele sagen, ja, ich bin schwach, ich kann das nicht, ich warte auf ein Zeichen, ich warte, bis es Klick macht. Ja? Ihr kennt das. Ich kann noch nicht Kopftuch tragen, ich warte, bis es Klick macht. Ich kann noch nicht beten, ich warte, bis es Klick macht. Ich kann noch nicht das, ich warte, bis es Klick macht. Ja, auf was wartest du? Du musst diesen Klick erzeugen. Ja, wenn du willst, dass das Licht in deinem Zimmer angeht, dann was machst du? Du wartest nicht, bis irgendjemand kommt und das Licht anmacht. Du wartest nicht, bis es von allein angeht. Du stehst auf, gehst zum Lichtschalter und schaltest es an. Was hat es gemacht? Es hat Klick gemacht. Also hast du Licht. Und genau so muss es auch mit deinem Iman sein. Du musst hingehen, den Schalter drücken, Klick machen und dich um deinen Iman kümmern. Liebe Geschwister, und das ist, was wir hier inshallah ta'ala machen. So, lasst uns jetzt einige Wege erfahren, womit wir unseren schwachen Iman heilen können, liebe Geschwister. Und wir zählen es auch wieder in Punkten auf, wie wir das vorher gemacht haben, mit Symptomen und den Gründen. Der erste Punkt, womit man seinen Iman heilen kann, ist, den Koran zu lesen und darüber nachzudenken. Den Koran lesen und darüber nachdenken, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und wir senden vom Koran hinab, was eine Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist. Und wir senden vom Koran das hinab, was eine Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist. Die Ayah, das ist Surah 17, Vers 82. Und diese Heilung, liebe Geschwister, ist nicht nur eine seelische Heilung, sondern auch eine körperliche Heilung, liebe Geschwister. Dieser Koran, er hilft uns, unseren schwachen Iman zu reinigen, unseren Iman zu stärken und heilt unser schwaches Herz. Wenn du willst, kannst du auch immer nur über eine einzige Sache drüber nachdenken. Wenn du willst, denkst du über einen Abschnitt drüber nach, über den Koran. Und es gibt zwei Arten von Koranlesen für jemanden, der Koran lesen kann, auf Arabisch jetzt. Und zwar, es ist die erste Art, ist die Art des Lesens. Dass man versucht, so oft wie möglich den Koran zu lesen. einmal fertig zu machen. Man nennt das auf Arabisch Khatm, ja? Den Koran einmal komplett fertig machen. Und die Sahaba, ja, bei ihnen war das, die Sunna der Sahaba sozusagen war es, einmal die Woche den Koran komplett zu lesen. Das heißt so circa 5 Kapitel pro Tag. Ja, das ist die Art zu lesen. Einfach nur lesen. Die zweite Art ist die Art des Nachdenkens. Und das ist, und beides ist für uns wichtig, wobei die Art des Nachdenkens wichtiger für unser Iman ist, liebe Geschwister. So hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen einzigen Vers eine ganze Nacht lang rezitiert und darüber nachgedacht. Und er hat so viel geweint, dass alles nass wurde. Und diese Ayah war Surah 5, Vers 118. Und es ist berichtet in Musnad Imam Ahmed und auch in Silsila al-Sahih von Sheikh Albani. Er las die Ayah: Wenn du sie bestrafst, so sind sie deine Diener. Und wenn du ihnen vergibst, so bist du der Allmächtige, der Allweise. Diesen Vers, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die ganze Nacht lang rezitiert und darüber nachgedacht. Und er hat sehr, sehr viel geweint. Und er hat geweint wegen uns, liebe Geschwister. Denn diese Ayah betrifft uns. Ein anderes Beispiel, liebe Geschwister, ist das Beispiel von Imam al-Shafi'i, der Imam Ahmed rahimahumullah ta'ala besuchte. Und Imam Ahmed war ein Schüler von Imam al-Shafi'i. Und Imam Shafi'i, ein großer Gelehrter, wir wissen, das sind die Gelehrten der Rechtsschulen. Er besuchte einst Imam Ahmed. Und Imam Ahmed hat natürlich viel von seinem Lehrer erzählt. Und er hat gesagt, was für ein guter Mann der ist, wie viel Wissen er hat und so weiter. Und er hat ihn sehr viel gelobt. Und als Imam Shafi'i bei Imam Ahmed kam und sein Essen aufgetragen wurde, dann hat sich Imam Shafi'i den Bauch vollgeschlagen. Und die Leute haben schon geguckt, die sagten, wie, der isst alles und der ist ein Alim, der ist ein Sheikh. Wie, der kann an den ganzen Teller einfach fertig essen, ha? Und seinen Bauch vollschlagen. Wir dachten, ja, ein Drittel essen, ein Drittel trinken und so. Der hat einfach alles gegessen. Die haben gesagt, Khair, inshallah, egal. Dann sind die schlafen gegangen und am nächsten Morgen haben die Familie gesagt, guck mal, dein Lehrer. Der ist einfach ohne Wudu in die Moschee gegangen und betet. Und hat die ganze Nacht lang geschlafen, hat nicht Qiyam al-Layl gebetet. So wie du uns immer erzählst, dass er viel macht und dass wir viel Wert drauf legen auf diese Sache. Er hat sich den Bauch vollgeschlagen, er hat die Nacht nicht gebetet und er geht ohne Wudu in die Moschee. Also was ist das? Die sagen, was ist das für ein Sheikh, was ist das für ein Lehrer? Und Imam Ahmed, natürlich betrübt wie er war, er wusste nicht, was er sagen soll, er kannte nämlich die Antwort nicht, sagte, wartet, lasst mich eine Kunde bringen von ihm, lasst mich ihn fragen, was er dazu sagt. So ging Imam Ahmed nach dem Gebet, nach dem Fajr-Gebet, ging er zu Imam al-Shafi und fragte ihn, was ist diese Angelegenheit, ja, Sheikh? Er sagte, du bist gekommen und du hast dir deinen Bauch vollgeschlagen. Und du hast die Nacht geschlafen und du bist ohne Wudu ins Fajr-Gebet gegangen. Also nicht, dass wir was anderes wüssten, so haben wir das gesehen. Warum ist das so? Warum hast du das getan? Und das ist auch ein Adab von einem Muslim, dass er nicht sofort alles glaubt, was er hört, ja? Sondern er geht und fragt nach, stimmt das? So sagte Imam Shafi, und passt auf, liebe Geschwister, und ich komme gleich auf unseren Punkt, er sagte, was das Essen angeht, er sagt, ich kenne kein anderes Haus, das mehr Halal-Essen hat als bei dir. Und ich esse sonst fast nie etwas und ich habe schon lange kein Fleisch mehr gegessen. Und so habe ich mir gesagt, ich gönne meinem Magen etwas, was Halal ist und schlage einmal mit meinen ganzen Magen mit Halal voll. Und inshallah, ist eine gute Sache. Und liebe Geschwister, ich muss hierzu sagen, es ist nicht verboten, sich ab und zu den Magen vollzuschlagen mit einem guten Essen. Wo ist der Beweis? Ein Beweis gibt es von den Hadith von Abu Huraira, radiallahu an. Ja, als er selbst erzählte, wie er hungrig war und die anderen in der Moschee hungrig waren, sie hatten nichts zum Essen, so hat er ihn beauftragt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Milch holen zu gehen. Und er ging bei einer Person Milch holen und er hat selber gesagt, wäre nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der zu mir gesagt hat, bring die Milch zu mir, dann hätte ich diese Milch schon unterwegs getrunken. Dann hat er diese Milch genommen und hat gesagt, nimm diese Schüssel Milch und lass alle daraus trinken. Und er sagt, ich wunderte mich, wir sollen alle daraus trinken und er soll was genug übrig bleiben für uns alle. Und sagte er zu ihm, geh und lass alle daraus trinken, bis sie alle satt werden. Bis ihr Bauch richtig platzt, sozusagen. Bis sie alle satt werden. Und du trinkst als allerletztes, bringst es dann wieder zu mir. Und er hat natürlich Angst, wie alle trinken, bis ihr Bauch leer. Der Erste, der trinkt, der wird schon leer gehen. Und es ist auch ein Wunder vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, natürlich dieses Angelegen. Und dann ging er zu den Ahl al-Suffa, die Leute, die in der Moschee lebten, die arm waren. Und alle tranken aus dieser Sache. Bis ihre Magen richtig voll waren. Und Abu Huraira wunderte sich und er freute sich natürlich über diese Angelegenheit. Sagte, was ist das? Und dann sagte er, ich habe dann die Schüssel zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gebracht. Er sagte, ja, Rasulallah, alle haben daraus getrunken, außer ich. Ja? Und er sagte, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, weil ich dachte, es wird nichts mehr für mich übrig bleiben. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mir die Schüssel gegeben und hat gesagt, trink ja, Abu Huraira, trink. Trink, bis du nicht mehr trinken kannst. Ja, was bedeutet das? Schlag dir deinen Bauch voll, bis du nicht mehr kannst. Lass es dir gut gehen, sozusagen. Trink dir. Und er sagt, ich habe so viel getrunken, bis ich nicht mehr konnte, bis mein Bauch bis oben hin voll war, bis ich kurz vorm Platzen war, sozusagen. Ich konnte nicht mehr. Und nachdem ich fertig war, war immer noch was in der Schüssel. Dann habe ich das dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam gegeben und er hat daraus getrunken, bis er satt war und dann war die Schüssel leer. Ja, das ist eine schöne Sache. Das ist ein Beweis, ein Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber hier ist ein Beweis, dass man sich ab und zu den Magen natürlich auch vollschlagen kann. Dann sagt Imam Shafi, kehren wir zurück zu unserer Geschichte weiter. Was das Schlafen angeht, sagt er, ich bin der Meinung, und es waren viele Gelehrte diese Meinung, dass das Nachdenken über einen Vers von Allah subhanahu wa ta'ala, den er offenbart hat, wichtiger und besser ist bei Allah als Qiyamul Layl. Ja? Und manche sagten sogar, Qiyamul Layl ist der sechste Pflichttat. Ja? Dann könnt ihr euch vorstellen, wie wichtig das Nachdenken darüber ist. Und er sagt, und ich habe die ganze Nacht lang, ich habe kein Auge zugemacht, ja, weil ich über einen Vers nachgedacht habe, bis mir das offenbart wurde, also bis ich verstanden habe, um was diese Eier sich handelt. So war ich froh, dass ich das verstanden habe und dann habe ich gemerkt, es ist schon Fajr und bin dann zum Fajr-Gebet gegangen. Und was das Wudu angeht, sagt er, ich habe mich geschämt, die Leute des Hauses nach Wasser zu fragen für Wudu, obwohl ich noch Wudu vom Abend hatte. Subhanallah, liebe Geschwister. Subhanallah. Das heißt, dieser Mann, er hatte noch Wudu von Isha-Gebet, hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil er über einen Vers von Allah subhanahu wa ta'ala nachgedacht hat. Und das ist das, was wir hier meinen. Denk über die Verse von Allah subhanahu wa ta'ala nach. Ja? Denk über Allah subhanahu wa ta'ala Verse nach. Ja, wie gewaltig er ist. Wie großartig er ist. Welche Beweise er bringt. Und er, sallallahu alaihi wa sallam, pflegte selbst über die Bedeutung des Korans nachzusehen, in einem gewaltigen Maße. Ja? Und Ibn Hibban berichtet in einem Sahih Hadith von Atara, welcher sagte, Ubaydullah ibn Umair und ich traten bei Aisha radiallahu anha ein. Und Ubaydullah ibn Amr sagte zu Aisha, erzähl uns von der wunderbarsten Sache, die du vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesehen hast. Ja? Das heißt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben war, kam sie zu ihr. Dann Aisha weinte. Sie fing an zu weinen und sagte, er stand eines Nachts auf, um zu beten und sagte, oh Aisha, lass mich meinen Herrn anbeten. Er sagte, oh Aisha, lass mich meinen Herrn anbeten. Ich sagte, bei Allah, ich liebe es, nahe zu dir zu sein und ich liebe das, was dich glücklich macht. Ja. So stand er auf, machte Wudu und stand zum Gebet. Und dann sagt sie, und er fuhr fort zu weinen, bis sein ganzer Bart, bis sein ganzer Schoß nass war. Und dann weinte er so viel, bis der ganze Boden nass war. Subhanallah. Und als Bilal reinkam und den Adhan für ihn machen sollte, ja, und er sah, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geweint hatte, sagte er zu ihm, O Gesandter Allahs, du bist am Weinen, O Gesandter Allahs, du bist am Weinen, wo dir Allah deine Sünden vergeben hat, die vergangenen und die zukünftigen. Subhanallah. Er sallallahu alaihi wa sallam sagte, soll ich denn kein dankbarer Diener sein? Ja Allah. Soll ich denn kein dankbarer Diener sein? Subhanallah. Und diese Nacht, sagt sie weiter, diese Nacht, Er sagt erst alles und weiter, diese Nacht sind mir Ayat offenbart worden. Ja, er sagt, der Prophet sagt weiter, diese Nacht sind mir Ayat offenbart worden. Wehe demjenigen, der sie liest und nicht über ihre Bedeutung nachdenkt. Guck mal, eine Warnung vom Gesandten Allahs. Wehe demjenigen, der sie liest und nicht über ihre Bedeutung nachdenkt. Ja? Und dann sagt er die Ayat ist, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und im Unterschied von Tag und Nacht liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken und sagen, unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Makellos bist du, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Und diese Verse sind die letzten Verse von Surat Al-Ali Imran ab Vers 190. Und in dem Hadith ist jetzt Vers 190 und 91 genannt. Liebe Geschwister, dies zeigt uns, dass es verpflichtend ist, über die Bedeutung der Ayat nachzudenken. So wichtig ist das, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns sogar warnte, dass wir diese Ayat lesen und nicht darüber nachdenken. Wir sollen darüber nachdenken. Liebe Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig, diese Angelegenheit, dass wir den Koran lesen und verstehen. Der Koran spricht über Tawhid und enthält Versprechen der Belohnung, Warnung vor der Strafe, Urteile und Regeln, Berichte, Geschichten, Verhaltensregeln, gutes Benehmen und seine Auswirkungen. Und seine Auswirkungen, liebe Geschwister, auf das Herz sind zahlreich. Manche Suren sind furchteinflößender als andere. Wie es durch den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt wurde. Er sagte, Hud, also die Surat al-Hud, und ihre Schwestern ließen mich vor meiner Zeit ergrauen. Er sagte, Hud, die Surat al-Hud, und ihre Schwestern ließen mich vor meiner Zeit ergrauen. Der Hadith in Sisla Sahih. Und natürlich, die Schwestern waren die Sure 77, 78 und 81. Und es kommt auch in einem anderen Hadith, in einem anderen Bericht wird gesagt, Hud und Al-Waqiah, Al-Mursalat und Amma Yatasa'alun und Idha Shamsu Kuwirat. Das ist eine andere Überlieferung. Das ist auch berichtet bei Tirmidhi und As-Silsil As-Sihiha. Liebe Geschwister, also es gibt Ayat, es gibt Suren, die wichtiger und gewaltiger und furchteinflößend sind über alle anderen, die einem näher gehen als andere. Die Haare des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wurden aufgrund dieser Angelegenheit grau, könnte man sogar sagen, obwohl er kein einziges graues Haar hatte, subhanallah. Und der Iman, der diese Suren liest, kann nur steigen, liebe Geschwister. So sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, so verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde, und diejenigen, die mit dir bereuen. Die Gefährten, liebe Geschwister, rezitierten den Koran, dachten über seine Bedeutung nach und waren tief bewegt. Abu Bakr zum Beispiel, liebe Geschwister, Abu Bakr war ein gütiger und weichherziger Mann. Und wenn er die Leute im Gebet leitete und den Koran rezitierte, konnte er nicht aufhören zu weinen. Er hat geweint wie ein kleines Kind. Wie ein kleines Baby hat er geweint. Sobald er anfing, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hat angefangen zu weinen. Und bis zum Ende des Gebets. Sobald er angefangen hat, den Koran zu rezitieren, hat er angefangen zu weinen. Und Omar, radiallahu anhu, er wurde krank. Subhanallah, er wurde krank, nachdem er diese Ayah gelesen hatte. Wahrlich, die Strafe deines Herrn trifft sicherlich ein. Niemand kann sie abwehren. Ja Allah, was sind das für Verse? Wahrlich, die Strafe deines Herrn trifft sicher ein. Niemand kann sie abwehren. Als Omar diesen Vers hörte, er wurde krank, konnte nicht mehr. Er war fertig mit der Welt. Ja, das ist Sure 52, Vers 7, 8. Ja. Und der Hadith ist in Tafsir ibn Kathir. Sein Schluchzen, sagt man, konnte in den hintersten Reihen gehört werden, wenn er Allahs Worte über Jakub rezitierte. Ja, wenn Omar im Gebet stand und er rezitierte die Worte von Jakub a.s., als er sagte, ich klage meinen Kummer und meinen Gram, meine Sorgen nur zu Allah. Eschku, ba'thi, also ich klage meinen Kummer und meine Sorge, dieses, was ihm passiert ist mit seinem Sohn. Ich klage das zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Und dieser Hadith ist bei Al-Manaqib und ein Buch über Umar von Ibn al-Jawzi und anderen. Uthman, liebe Geschwister, Uthman ibn Affan sagte, und Subhanallah, hört darauf, er sagte, wären unsere Herzen rein, was dann ja, Amirul Mu'minin, ja, wären unsere Herzen rein und sauber, dann würden wir nie genug von Allahs Worten bekommen. Subhanallah. Wären unsere Herzen rein und sauber, dann würden wir nie genug von Allahs Worten bekommen. Ayyub radiallahu anh sagte, ich hörte Sa'id ibn Jubayr diese Ayah mehr als 20 Mal wiederholend rezitieren. Welche Ayah war das? Und fürchtet den Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Und fürchtet den Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Ha? Dies sind die letzten Ayat, die vom Gesandten Allahs offenbart wurden. Und sie enden mit, dann wird jede Seele das zurückerstattet, was sie erworben hat, und ihnen wird kein Unrecht geschehen. Und das sind in Surat al-Baqarah ab 281 die Verse. Ibrahim ibn Bashar sagte, die Ayah, welche Ali ibn Fudail am Lesen war, als er starb, war, wenn du nur sehen konntest, wie sie vor das Feuer gestellt werden, dann werden sie sagen, ach, würde ich doch zurückgebracht werden. Als er diese Stelle erreichte, starb er. Ich war unter ihnen, die für ihn das Totengebet beteten, möge Allah ihm barmherzig sein, sagte Ibrahim ibn Bashar. Und das ist in Siyar al-Allam al-Nubala. Ja, das ist ein Riesenbuch. Eine riesige Bücherreihe über die Geschichten, die Leben von den Salaf und Salih, liebe Geschwister. Selbst wenn sie, die rechtschaffenen Leute vor uns, subhanallah, und auch heute, auch wenn sie wenig sind, wenn sie sich niederwarfen, was beim Koran vorgeschrieben ist, wenn sie bestimmte Ayat lesen, dann reagierten sie unterschiedlich drauf. Ja? Eine von ihnen, einer von ihnen las die Eier und sie fallen weinend nieder auf ihr Gesicht und es lässt sie noch zunehmen an Demut. Also die Eier ist in Sure 17, Vers 109. Er las diese Eier, dieser Mann, und sie fallen weinend nieder auf ihr Gesicht und es lässt sie noch an Demut zunehmen. Und dieser Mann, der sich, als er diese Eier hörte, warf sich sofort nieder. Ja, wie er es hörte. Und dann tadelte er sich selbst, indem er sagte, das ist die Niederwerfung, aber wo ist das Weinen? Das ist die Niederwerfung, aber wo ist das Weinen? Subhanallah. So waren die Salaf. Und wie wenig sind sie geworden in unserer Zeit, liebe Geschwister. Wie wenig sind sie geworden. Unter den Schätzen des Korans, liebe Geschwister, die es am meisten verdienen, dass man über sie nachsinnt, sind die Beispiele und Gleichnisse, die uns Allah subhanahu wa ta'ala prägt. Ja? Indem er sagt, und Allah prägt für die Menschen Gleichnisse, auf das sie bedenken mögen. Oder diese Gleichnisse prägen wir den Menschen, auf das sie nachdenken mögen. Und so weiter. Diese Ayat kennen wir. Ja? Einer der Salaf las einst das Gleichnis. Und er konnte er las irgendein Gleichnis, er konnte es nicht begreifen. Ja? Und dann fing er an zu weinen. Wie ein kleines Kind. Und er wurde gefragt, was lässt dich weinen? Er sagte, Allah sagt, diese Gleichnisse prägen wir für die Menschen, aber nur diejenigen verstehen sie, die Wissen besitzen. Ja, das ist Surah 29, Vers 43. Und dann sagte er, und ich verstehe dieses Gleichnis nicht. Ich bin von denen, die kein Wissen haben. Ich weine wegen all der Zeit, die ich verschwendet habe und immer noch kein Wissen erlangt habe. Also der Mann hat sein ganzes Leben für Wissen geopfert. Und als er diese Ayah las und nicht verstand, hat er geweint wie ein kleines Kind, weil er es nicht begriffen hat. Und möge Allah uns von denen machen, die es begreifen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns zahlreiche Gleichnisse in Koran geprägt, über die wir nachdenken können, liebe Geschwister. Ja? Wie zum Beispiel derjenige, der ein Feuer anzündet. Derjenige, der dem Vieh zuruft, das nicht hört. Das Gleichnis eines Korns, aus welchem sieben Ähren wachsen. Der Hund, der seine Zunge heraushängen lässt. Der Esel, der eine große Last von Büchern trägt, aber nicht daraus liest. Die Fliege, welche niemand außer Allah schaffen kann, selbst wenn sie zu dem, äh, Selbst wenn sie sich zu diesem Zweck zusammentäten, den ganzen Menschen zusammenkämen, würden sie nicht schaffen, eine Fliege zu erschaffen. Oder die Spinne, die sich selbst ein Haus baut, und es ist das Leichteste. Oder der Blinde und der Taube als Vergleich zu dem Sehenden und Hörenden. Ja? Oder die Asche, die der Wind an einem stürmischen Tag verweht. Der Baum, ja, der gute Baum und der schlechte Baum. Das Wasser, welches vom Himmel herabgesandt wird. Die Nische in der Lampe. Und der Sklave, der im Besitz eines anderen ist, der überhaupt keine Macht hat. Ja? Der versklavte Mann, viele Herren, der vielen Herren gehören. Und so weiter. Ja, es gibt, mashallah, sehr, sehr viele Sachen, über die wir nachdenken können, liebe Schwester. Und über die wir nachdenken sollten. Und Ibn al-Qayyim sagt schöne Worte, und das nehmen wir abschließend zu unserem ersten Punkt. Er sagt, es gibt in erster Linie zwei Dinge, die man tun muss. Es gibt in erster Linie zwei Dinge, die man tun muss. Um was zu tun? Um seinen schwachen Iman mit dem Koran zu heilen. Zuerst solltest du dein Herz davon entfernen, für diese Welt zu leben. Und es übersiedeln zum Leben für das Jenseits. Erste Regel, entferne dein Herz vom Diesseits und binde es an das Jenseits. Ja? Dann solltest du dein ganzes Herz auf den Koran konzentrieren und über seine Bedeutung nachzusinnen und wieso es offenbart worden sind. Versuche, aus jeder Eier etwas zu verstehen und es auf die Krankheiten deines Herzens anzuwenden. Diese Eier sind offenbart worden zur Behandlung der Krankheit des Herzens. So wirst du mit der Erlaubnis Allahs geheilt werden. Und das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte zu unserem ersten Punkt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen durch den Koran heilen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, unseren Iman zu stärken. Tayyib, liebe Geschwister. Der zweite Punkt, womit wir unseren Iman heilen können, ist versuchen, ein Bewusstsein der Macht Allahs zu fühlen, ein Bewusstsein der Macht Allahs zu fühlen oder ein Bewusstsein der Gewaltigkeit Allahs zu erlangen. Ja? Indem man was tut, seine Namen und Eigenschaften lernt, über deren Bedeutung nachdenkt, versuchen zu verstehen und diese Gefühle in die Herzen einzupflanzen, so dass sie einen Einfluss auf die eigenen Taten haben mögen. Das Herz ist der Befehlshaber über die Körperglieder, welche wie Soldaten und Gefolgsleute sind. Wenn es gut ist, wenn das Herz gut ist, werden sie gut sein. Und wenn es schlecht ist, so werden sie schlecht sein. Die Texte des Korans, liebe Geschwister, und die Texte der Sunna, die über die Größe und die Macht Allah sprechen, sind zahlreich. Ja, sind viele. Wenn der Muslim diese liest, sollte er bewegt und demütig vor Allah, dem Allerhöchsten, dem Größten, dem Allhörenden, dem Allsehenden sein und seine Furcht und seine Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Herz zulassen. Viele von seinen Namen und Eigenschaften werden im Koran erwähnt, wie Al-Azim, der Gewaltige, Al-Muhaymin, der unbeschränkt Bestimmte, Al-Jabbar, ne, der Gewalthaber, Al-Mutakabbir, der Stolze, Al-Qawi, der Starke, Al-Qahar, der Allbezwinger, Al-Kabir, der Große und so weiter, liebe Geschwister. Ja? Er ist der Lebende, der nicht stirbt, während die Dschinn und die Menschen sterben. Er ist derjenige, der unanfechtbare Macht über seine Diener hat. Der Donner lobpreist ihn und ebenso tun es die Engel aufgrund von ihrer Ehrfurcht. Er ist der Allmächtige, der der Vergeltung fähig ist. Ist der sich selbst genügende, der nicht schläft. Er hat vollkommenes Wissen über alle Dinge. Er kennt den Schwindel der Augen und was die Brüste verbergen. Er hat sein gewaltiges Wissen folgendermaßen beschrieben, subhanahu wa ta'ala. In Sura 6, Vers 59 sagt er, er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er weiß, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in der Finsternis der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Ja? Einer der Aspekte seiner Größe, über welche er uns berichtet hat, ist in Sura 39, Vers 67, wo er sagt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seine Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet. Subhanallah. Stellt euch mal vor, wie groß Allah subhanahu wa ta'ala sein muss, dass er die ganze Erde, dass er die ganze Erde am Tag der Auferstehung in einer Hand hält. Und in seiner Rechten die ganzen Himmel, die es gibt, die sieben Himmel, zusammenfaltet. Einfach so. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah wird am Tag der Auferstehung die Erde packen, die Himmel mit seiner Rechten zusammenrollen und sprechen, ich bin der König, ich bin der König, wo sind die Könige der Erde? Wo sind die Könige der Erde? Und der Hadith ist in Bukhari. Und wir kennen das, wenn alle gestorben sein, wir haben das eventuell schon gehört, wenn alle tot sind und keine mehr übrig sind und alle Engel gestorben sind und selbst der Todesengel seine Aufgabe erfüllt und er gestorben ist und niemand mehr übrig bleiben wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann sagen, ich bin der König, wo sind die Könige der Erde? Wo sind die Könige der Erde? Und es wird keine antworten. Liebe Geschwister, das Herz sollte beben, wenn jemand die Geschichte von Musa a.s. liest. Ha? Welche Geschichte? Welche Geschichte meine ich? Als er sagte, mein Herr, zeig dich mir, lass mich dich anschauen. Und das ist, subhanallah, das ist normal. Er hört die schönste Stimme, die er jemals in seinem Leben gehört hat. Sein Herz sehnt sich nach seinem Herrn, der ihn gerettet hat, der ihn recht geleitet hat. Und natürlich sagte, ja Allah, oh mein Herr, zeig dich mir, dass ich dich sehe. Zeig mir dich, dass ich will dich sehen, ja Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, du wirst mich nicht sehen. Aber schau auf den Berg. Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen. Und was ist passiert, liebe Geschwister? Und wir kennen das. Als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, ließ er ihn in sich zusammensinken. Und Musa fiel bewusstlos nieder. Und als Musa sah, wie ein Berg zusammenfiel in sich, konnte er das nicht fassen und ist in Ohnmacht gefallen. Subhanallah, liebe Geschwister. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte zu dieser Ayah, ja, er sagte zu dieser Ayah, er zeigte mit seinem Daumen auf die Spitze von seinem kleinen Finger. Er sagte, so viel hat sich Allah subhanahu wa ta'ala dem Berg gezeigt und der Berg bebte und sank in sich zusammen. Er zeigte mit seinem Daumen auf seinen kleinen Finger. Er sagte so viel, also er will sagen ganz, ganz wenig. Nur ein klitzekleines bisschen hat Allah subhanahu wa ta'ala sich dem Berg offenbart und er fiel in sich zusammen. Subhanallah, liebe Geschwister. Subhanallah, liebe Geschwister. Ihr müsst euch diese Gewaltigkeit vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, nur ein kleines bisschen und ein Riesenberg bricht zusammen. Und darüber, über diese Sachen müssen wir nachdenken. Über diese Sachen müssen wir, subhanallah, nachsinnen. So kann unser Iman steigen, liebe Geschwister. Und Allah, der Vollkommene und der Erhabene, hat einen Vorhang. Sein Vorhang ist Licht. Würde er ihn entfernen, so würde alles übersteigende Glanz, also der Glanz von Allah subhanahu wa ta'ala oder von seinem Angesicht, alle Geschöpfe brennen, soweit sein Blick reicht. Der Hadith ist in Sahih Muslim. Er sagt, sein Vorhang ist Licht. Sein Vorhang ist schon Licht, subhanallah. Würde er ihn entfernen, den Vorhang, der aus Licht ist, so würde der alles übersteigende Glanz seines Gesichts alle Geschöpfe brennen, soweit sein Blick reicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala's Blick ist überall. Ja? Das heißt, alles würde verbrennen. Subhanallah. Ihr müsst euch die Gewaltigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala vorstellen, damit ihr darüber nachsinnen könnt. Subhanallah. Ein weiterer Beleg für die gewaltige Größe Allahs liefert uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, indem er über Allah Folgendes berichtet. Hört zu, er sagt, wenn Allah im Himmel etwas beschließt, schlagen die Engel mit ihren Flügeln unterwürfig vor seinem Wort wie eine Kette, die auf einen glatten Stein geschlagen wird. Wenn dann der Schrecken von ihren Herzen, von den Herzen der Engel genommen ist, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen dann, die Wahrheit, und er ist der Erhabene, der Große. Sie sagen, ماذا قال ربكم? Was hat euer Herz gesagt? قالوا الحق وهو العلي الكبير. Er hat die Wahrheit gesprochen und er ist der Erhabene, der Hohe und der Große. Und es existieren viele solche Beweise über die unermessliche Größe von Allah subhanahu wa ta'ala. Der springende Punkt, liebe Geschwister, hier ist, dass das Verspüren der gewaltigen Größe Allahs, indem man über die Bedeutung dieser und anderer Texte tiefsinnig nachdenkt, zu den wirksamsten Heilmitteln gegen einen schwachen Iman zählen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich möchte, liebe Geschwister, ich möchte euch eine Sache von Ibn al-Qayyim vorlesen. Und es ist ein bisschen ein kleiner Text, der er aus Al-Wabil al-Sayyib hat. Nein, es ist Wabil al-Sabil. Müsste das sein, ja, Wabil al-Sayyib. Nein, Al-Wabil al-Sayyib. So heißt sein Buch. Und er sagt, er beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, und hört gut zu, ich lese das nur einmal, aber inshallah, wir nehmen das auf. Er spricht über die Größe von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, er regelt die Angelegenheiten aller Königreiche. Er gebietet und verbietet. Er erschafft und versorgt. Er macht lebendig und lässt sterben. Er macht mächtig und erniedrigt. Er lässt Tag und Nacht aufeinander folgen, wechselt unter den Menschen gute und schlechte Tage ab. Er bestimmt über alle Staaten. Er lässt einen Staat verschwinden und einen anderen entstehen. Sein Befehl und seine Macht durchdringen die Himmel und die Erden, sowie alles, was sich über ihnen und unter ihnen in den Ozeanen und in der Luft befindet. Er umfasst alles mit seinem Wissen und er erfasst die Zahl von allem Existierenden. Subhanallah. Er hört alle Stimmen und verwechselt keine mit einer anderen. Er hört sie allesamt in all ihren unterschiedlichen Sprachen, mit all ihren vielen unterschiedlichen Bitten und Anliegen. Keine Stimme lenkt ihm von Hören einer anderen ab. Er sieht alles, was sichtbar und unsichtbar ist. Er sieht selbst die Schritte einer schwarzen Ameise auf einem harten Felsen in der finsteren Nacht. Das Verborgene ist für ihn offenbar und alle Geheimnisse sind ihm genau bekannt. Ihn bittet, wer in der Himmel und auf der Erde ist, jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Er vergibt die Sünden, er vertreibt die Sorgen, er hilft aus Notlage, er richtet die gebrochenen Personen auf, er macht den Armen reich, er leitet den Irregegangenen recht. Er weist den Ratlosen den richtigen Weg. Er erfüllt die Bedingungen der Hoffnungslosen. Er sättigt den Hungrigen. Er kleidet den Nackten. Er heilt den Kranken. Er bewahrt den von Prüfung Heimgesuchten. Er nimmt den Reumütigen an. Er belohnt den Wohltätigen. Er hilft dem Unrecht Behandelten. Er zerschmettert die Tyrannen. Er verdeckt die Blöße und die Fehler. Er gewährt die Sicherheit vor den plagenden Ängsten. Er erhöht einige Völker und andere erniedrigt er. Wenn alle Bewohner der Himmel und der Erde, vom Ersten bis zum Letzten, sowie alle Menschen und Djinn, so gottesfürchtig herzens wären, wie der gottesfürchtigste unter ihnen, so würde seine Herrschaft nicht im geringsten vermehren. Wenn seine gesamte Schöpfung, vom Ersten bis zum Letzten, alle Menschen und alle Djinn, so sündigen herzens wären, wie der sündigste unter ihnen, würde dies seine Herrschaft nicht im geringsten vermindern. Wenn alle Bewohner der Himmel und der Erde, vom Ersten bis zum Letzten, alle Menschen und Djinn, alle Lebendigen und Toten, sowie alle feuchten und trockenen Körper auf einer einzigen Fläche stehen und ihn bitten würden und er ihnen alles geben würde, worum sie ihn bitten, würde es das, was bei ihm ist, nicht im Gewicht eines Atoms vermindern. Er ist der Erste, vor dem nichts war. Und er ist der Letzte, nach dem nichts mehr sein wird. Segensreich und erhaben ist er. Er ist am meisten würdig, dass man ihn gedenkt. Er ist am meisten würdig, dass man ihn anbetet. Er ist der Erste, dem man danken sollte. Und er ist der mildeste aller Herrscher. Er ist der großzügigste aller Angeflehten. Er ist der König der Könige, der keinen Teilhaber hat. Er ist der eine, der keinen Rivale hat. Er ist der, an den sich jedes Geschöpf in all seinen Anliegen wendet, der keinen Sohn hat. Und er ist der Allerhöchste. Und es gibt niemanden, der ihm gleich ist. Alles wird untergehen, außer sein Angesicht. Und alles wird vergehen, außer seine Herrschaft. Ihm wird nicht gehorcht, außer durch seine Erlaubnis, und nichts widersetzt sich ihm, außer mit seinem Wissen. War man ihm gehorsam gegenüber, dann erweist er sich dankbar. War man ihm ungehorsam gegenüber, so ist er vergebend. Subhanallah. Jede Strafe, die von ihm kommt, ist gerecht. Und jeder Segen, der von ihm kommt, ist eine Huld. Er ist Zeuge, der am nächsten ist. Er ist der Beschützer, der immer in der Nähe ist. Er ergreift die Menschen bei ihrer Stirnlücke. Er zeichnet ihre Tat auf. Er bestimmt für alle Dinge eine festgesetzte Frist. Die Herzen verbergen nichts vor ihm. Alle Geheimnisse sind ihm bekannt. Die Herzen verbergen nichts vor ihm. Alle Geheimnisse sind ihm bekannt. Wenn er etwas geben will, so geschieht es durch ein Wort. Und wenn er jemanden straffen will, so geschieht es durch ein Wort. Sein Wort zu etwas, wenn er es will, ist dazu nur zu sagen, sei und es ist. Subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. Das war inshallah ein guter Abschluss von Ibn al-Qayyim wieder mal für unseren zweiten Punkt. Und ich denke, das reicht für heute. Wir haben jetzt alhamdulillah eine Stunde gemacht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Herz heilen. Wir haben heute leider nur zwei Punkte geschafft, aber alhamdulillah, wir sind weit gekommen und ich denke, wir haben ein bisschen Iman durch diese schönen Worte bekommen. Und inshallah subhanahu wa ta'ala hat das euch geholfen, euren Iman zu steigern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman steigern, unsere Sünden vergeben und uns in seine Barmherzigkeit eingehen lassen, in Al-Firdaus al-A'la mit den Propheten, den Shuhada, das Siddiqin und das Salihin, inshallah. Wenn ich was Richtiges gesagt habe, dann war das von Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Und wenn ich was Falsches gesagt habe, dann war das von mir und vom Shaitan. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.